Electric Kingdom. Da 4Ecken12er in nächster Zeit offensichtlich keine neuen Ausgaben produzieren wird, nutze ich diesen kleinen Spielplatz Electric Kingdom dafür, um über meinen Herzensverein zu sprechen. Hörer, die mir schon länger zuhören, wissen es natürlich, der VfB Stuttgart ist gemeint. Und mein VfB ist gestern mit einem grandiosen 2:0 über Carl Zeiss Jena ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Ich fand die Leistung des VfB ist jetzt mit Sicherheit nicht herausragend, aber ich fand sie auch nicht schlecht. Die Mannschaft hat, glaube ich, das gezeigt, was man von einem Bundesligisten mindestens erwarten sollte, nämlich, dass man hinten zu null spielt und vorne dann ein oder zwei oder drei Tore macht. Beim VfB war es so, dass sie zweimal getroffen haben. Wenn auch das 2:0 erst in allerletzter Minute gefallen ist, glaube ich, dass der VfB insgesamt dieses Spiel verdient gewonnen hat. Jena war giftig, das Publikum war giftig. Und der VfB hat mit pragmatischem Fußball dagegen gehalten, möchte ich mal sagen. Ich war insgesamt jetzt auch nicht so begeistert davon, wie der VfB aufgetreten ist. Vielleicht, wenn man da später nochmal im Speziellen auf den einen oder anderen Spieler eingeht, glaube ich, dass manche Spieler hier eine Chance verpasst haben, vielleicht mal Ansprüche auf den Stammplatz kundzutun, ja, mit einer guten Leistung. Aber dazu komme ich dann nachher noch. Wie gesagt, insgesamt fand ich schon, dass der VfB das Spiel verdient gewonnen hat. Sie waren eigentlich in allen Belangen überlegen. Die meisten Torschüsse, die meisten angekommenen Pässe, viel Ballbesitz hatten sie. Die Zweikämpfe haben sie für sich entschieden. Also das sieht schon alles ganz gut aus. Jena hat natürlich sich den Arsch aufgerissen, hat gekämpft, hat dann und wann auch Pech gehabt. Aber auch der VfB hat Pech gehabt und hätte das Spiel vorzeitiger entscheiden können. Ich bin zufrieden mit der Leistung und glaube, dass für den VfB der DFB-Pokal eine Möglichkeit sein könnte, vielleicht irgendwie doch ins internationale Business zu kommen 2016, 2017. Da gehe ich direkt auch schon mal über in die Einzelkritik. Tüton hat ein solides Spiel gezeigt, er hat kein Tor kassiert, das ist schon mal nicht schlecht. Eine Situation gab es im Zusammenspiel mit Schwab, der sah mal nicht so gut aus, wobei ich da eher Schwab die Schuld in die Schuhe schieben möchte. Tüton braucht einfach Sicherheit, das merkt man richtig, dass der Typ verunsichert ist. Und als er damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe sein VfB-Debüt in Stuttgart miterleben dürfen, und zwar im Freundschaftsspiel gegen Manchester City, als er da auf dem Platz aufgelaufen ist, hat er eine ganz andere Körpersprache gehabt. Ich glaube, dass ihm die zuletzt gezeigten Leistungen und vor allem natürlich dann die damit verbundene Kritik schon zusetzen. Und als Torwart ist das dann immer so eine Sache, wenn du in der Kritik stehst, kann das ganz schnell ja auch so ein bisschen auf deine Psyche überschlagen und dann wird's schwierig. Ich persönlich sehne mich schon so ein bisschen nach Mitch Langerak, sage ich ganz ehrlich. Ich hoffe, dass er dann zum Rückrundenstart wieder fit ist. Denn ja, diese Torwartposition erachte ich für ganz, ganz wichtig. Also wenn die Abwehr einfach weiß, da hinten steht einer drinnen, der auch mal Unhaltbare hält, dann kannst du als Abwehr, glaube ich, auch ein bisschen befreiter aufspielen. Und genau da liegt ja eines der großen Probleme meiner Mannschaft in der Abwehr. Und ich glaube schon, dass sich da so ein Baumgartel sicherer fühlen würde, wenn er weiß, hinter mir spielt nochmal jemand, der die Unhaltbaren halten kann. Nicht so wie jetzt mit Tüton, wo man immer so ein bisschen Angst hat, ob er nicht vielleicht wirklich eine Rückgabe schon durch die Hosenträger lässt oder so. Florian Klein ist ja so ein bisschen gesetzt auf der rechten Seite, konnte mich aber bislang noch nicht so richtig überzeugen in dieser Saison. Ich fand auch sein Spiel jetzt gegen Jena nicht besonders gut. Da muss mehr gehen, hat sich viel zu oft überlaufen lassen von dem ein oder anderen Jena-Spieler. Ich weiß nicht, was mit Florian Klein los ist. Vielleicht fehlt ihm auch so ein bisschen der Konkurrenzkampf auf seiner Position. Aber ich glaube, dass er besser spielen kann. Das hat er auch schon gezeigt. Ich hoffe, dass er sich irgendwann auch mal fängt und wieder bessere Leistungen zeigen kann. Sowohl nach vorne als auch nach hinten ist da bei Florian Klein Luft nach oben. Philipp Heise hat Insua vertreten. Insua, der bislang der Dauerbrenner bei uns in der Mannschaft war und jedes Spiel mitgemacht hat. Und aus meiner Sicht nur ein Defizit hat, und das ist seine Schnelligkeit. Ihm fehlt einfach so ein bisschen, ja, Geschwindigkeit, er ist aus meiner Sicht zu langsam, er hat ein gutes Stellungsspiel. Bei Philipp Heise muss ich sagen, also er wird in Suwa nicht gefährlich werden, so muss man sagen. Auch er hat mir nicht so gut gefallen, auch er hatte den ein oder anderen Fauxpas drin. Und ich weiß nicht, Philipp Heise hat man ja, glaube ich, von Heidenheim geholt, wenn ich das noch richtig weiß. Da hat er viele Spiele gemacht und auch gut gespielt. Beim VfB ist er noch nicht so richtig angekommen. Ich billige ihm aber zu, dass da noch eine Entwicklung stattfinden kann. Ja, also ich bin mir sicher, dass man jetzt hier nicht gleich schon die Flinte ins Korn werfen muss und nach, ich glaube, jetzt seinem zweiten Spiel oder dritten Spiel sagen muss, der taugt nichts, der wird zu nichts bringen. Aber undiskutabel, dass er in Suwa auf der linken Seite gefährlich werden könnte und gehörte aus meiner Sicht auch mit zu den eher schwachen Spielern beim VfB. Baumgartl und Sunic, die will ich mal gemeinschaftlich abhandeln. Auch bei Sunic macht man ja in letzter Zeit, man reibt sich die Augen. Er ist dann und wann schon sehr anfällig, wenn es in 1-zu-1-Situationen geht. Zorniger hat gesagt, dass Sunic gerade im Kopfballspiel wirklich ein richtig, richtig guter Spieler ist. Das sehe ich auch so. Das bringt natürlich seine Größe mit. Aber in diesen 1-zu-1-Situationen ist er manchmal grob fahrlässig. Also da fehlt ihm einfach eine gewisse Qualität. Ich finde auch, dass er beim Passspiel besser werden muss, sicherer werden muss. Baumgartl wird immer besser, habe ich das Gefühl. Der ist zwar jetzt auch aus meiner Sicht noch kein richtig starker Innenverteidiger, aber er wird immer besser. Und vielleicht können sich die beiden so aneinander hochschaukeln. Ja, ich habe ja gehofft, dass mit der Verpflichtung von Sunic Baumgartl mehr Sicherheit bekommt. Das scheint jetzt auch der Fall zu sein. Aber vielleicht braucht jetzt Sunic Baumgartl als Gradmesser und als Ansporn, weiter an sich zu arbeiten. Wir haben momentan aus meiner Sicht keine besseren Innenverteidiger in Stuttgart. Deswegen müssen wir damit zufrieden sein. Aber ich hoffe, dass der VfB in der Winterpause oder spätestens dann zur neuen Saison auf dieser Position endlich mal Qualität verpflichtet. Denn da mangelt es aus meiner Sicht extrem. Und das ist für mich auch die große, große Schwachstelle des VfBs. Die Innenverteidigung und auch das Torwartproblem, das wir aktuell haben. Im Mittelfeld, auch das handle ich jetzt mal kompakt ab, weil wir schon bei 9 Minuten hier sind. Ferrati wieder von Anfang an. Fand ich nicht so gut, was er da gespielt hat. Ich erwarte mir von so einem jungen, hungrigen und definitiv auch talentierten Spieler noch einen Ticken mehr. Das war für mich zu wenig. Man erkennt, glaube ich, schon, dass der Typ eine gewisse Anlage hat, ein guter Bundesligaspieler zu werden. Aber er kann es noch nicht so richtig abrufen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es beim VfB insgesamt nicht so gut läuft. Ja, aber Ferrati, da ist noch Luft nach oben, aber der ist 18. Also ich finde das schon okay, dass Zorniger Ferrati immer mal wieder bringt, dass er ihn versucht zu integrieren. Und Alexander Zorniger hat natürlich auch nochmal den Trainingseindruck, den ich jetzt hier nicht habe. Deswegen muss ich damit leben, was ich so auf dem Platz sehe. Didavi und Maxim und Schwab sind die anderen drei Mittelfeldspieler, die ich noch kurz ansprechen möchte. Didavi, ja, auch mit einer eher durchschnittlichen Leistung, keine schlechte Leistung. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich sagen will, dass Didavi schlecht gespielt hat. Nee, das will ich eigentlich nicht sagen. Aber er hat jetzt hier dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken können. Maxim auch nicht. Er hat zwar den Elfmeter reingemacht, aber das ist so einer der Spieler, von dem ich mir mehr erhofft habe. Und gerade wenn du die Möglichkeit bekommst, gegen den Viertligisten von Anfang an zu spielen, Maxim ist jemand, der Stammspielerpotenzial, denke ich mal, hat. Ja, aber dann musst du das in solchen Spielen nutzen. Ja, dann musst du dann einfach auch mal der Spieler sein, der den Unterschied macht. Und das hat er ja definitiv nicht gemacht. Ich würde eher sagen, dass er der schwächste Mittelfeldspieler war. Er hat mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich definitiv sagen. Schwab war solide. Nicht gut, nicht schlecht. Die eine Situation, wie gesagt, mit Tüton fand ich ein bisschen fragwürdig. Aber insgesamt hat er, glaube ich, Christian Gentner oder ich glaube, der hat eher für Serie Die gespielt, ganz gut vertreten. Ist ein guter Backup für Die. Aber wenn Gentner, Die und Kostic wieder fit sind, dann ist, glaube ich, Schwab sehr weit von dem Stammplatz entfernt, muss man ganz ehrlich sagen. Werner hat mich auch wieder so ein bisschen enttäuscht nach seiner zuletzt ansteigenden Formkurve, hat er in diesem Spiel zu wenig gezeigt aus meiner Sicht. Auch von ihm erwarte ich mir einfach mehr. Er weiß, dass wenn Ginczek zurückkehrt, dass seine Position in Frage gestellt werden wird als Stürmer. Und dann muss er jetzt die Möglichkeit einfach nutzen, wenn so ein Ginczek verletzt ist, dass er klar macht, ich will mitspielen. Ich will mir zumindest hier irgendwie die Stammplatzmöglichkeit erarbeiten und vielleicht denkt sich dann Zorniger auch, okay, dann lassen wir den Werner auf der rechten Seite mal ran. Aber das ja, hat er mir jetzt nicht in diesem Spiel gezeigt. Und auch gegen Leverkusen hat er mir nicht unbedingt gezeigt, dass er jetzt jemand ist, der langfristig uns im Sturm helfen kann. Das ja, ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil er ist natürlich auch noch sehr, sehr jung, war zuletzt verletzt und man muss ihm einfach auch die Möglichkeit geben, schlechte Spiele zu zeigen, um daran zu wachsen. Er hat ja in dieser Saison auch schon gute Spiele gezeigt, gar keine Frage. Das denkwürdigste Spiel war mit Sicherheit das gegen Hoffenheim, weil auch im Nachhinein natürlich noch viel darüber gesprochen wurde. Aber ich erhoffe mir einfach, dass so ein Timo Werner diese Abstinenz von guten Stürmern jetzt nutzt, um selber sich zu etablieren als guter Stürmer. Also das, ja, das erwarte ich einfach von dem jungen Kollegen. Harnik, der zuletzt häufig kritisiert wurde, hat, glaube ich, eines seiner besseren Spiele in dieser Saison gezeigt. Auch kein gutes, aber er hat sein Tor gemacht. Er hat noch ein paar gefährliche Situationen mit gehabt. Aber insgesamt glaube ich, dass Martin Harnik irgendwie unzufrieden ist. Vielleicht auch mehr als nur mit dem Gedanken spielt, den VfB zu verlassen und ja, einfach nicht mehr der Martin Harnik ist, den wir vielleicht noch vor 2-3 Jahren gesehen haben. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich bin nicht direkt unzufrieden mit Martin Harnik, aber es mangelt uns halt an Alternativen. Das ist das Problem. Deswegen ist so ein Martin Harnik eigentlich gesetzt, muss man so sagen. Aber von den Leistungen her ist für Martin definitiv noch Luft nach oben. Also das muss man so sagen. Zu den Spielern, die eingewechselt wurden, brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Die kamen einfach viel zu spät. Insgesamt, wie gesagt, man ist weitergekommen. Das war's dann auch. Es wird jetzt entscheidend sein, wie sich der VfB in den nächsten Bundesligaspielen präsentiert. Und jetzt am Wochenende ist, glaube ich, dann gleich auch mal wieder Obacht geboten. Denn gegen Darmstadt musst du eigentlich gewinnen. Das ist aktuell oder auf lange Sicht mit Sicherheit ein ja, Mitkonkurrent in Sachen Abstiegskampf. Und ich gehe einfach davon aus, dass der VfB so eine Mannschaft zu Hause besiegen muss. Ja, ich drücke die Daumen für den VfB, dass es zu einem Dreier reichen wird. Und vielleicht ja, mache ich dann wieder so eine kleine Aktion und nehme meine Meinung zum Spiel auf.